tocam agora as melhores músicas em inglês. Einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. don't hurt me no more. Don't hurt me, don't hurt me, no more. Oh, when you're proud in what you should never see. Feel the love that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. Everything ain't what it seems. I wave my hands and I got you. And you feel so fly assisting me. But now it's my turn to watch you. I ain't gonna stop you. If you wanna grab my neck, talk sexy to me like that. Just do what I taught you, girl. When I give you my heat and I need you to push it right back. Baby, show me it's your favorite trick that you wanna use on me. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Domingo, manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. De trás os montes, outra imagem, outra do Douro litoral. Das beiras quero ver as serras e as aldeias pequeninas. A Extremadura que é tão bela, eu quero ver as tuas vinhas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Trigo e girassol no envelope, se couber, ai, manda-me um pouco de sol. E do Algarve, tu já sabes, é praia, férias e calor. Só faltam as flores da Madeira e os lindos prados dos Açores. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado. com o teu retrato numa carta de amor. Domingo manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás os montes outra imagem, outra do Douro litoral. Das beiras quero ver as serras e as aldeias pequeninas. Da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vinhas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal. Inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. You can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out ahead for you to hold. You can find love when you search within yourself, and the emptiness you feel when disappear. Yeah. Na internet. Schön war sie, die Prärie, alles war wunderbar. Da kam man, weißer Mann. Wollte bauen ein Band. Ja, ja, ja. Da sprach der alte Häuptling Herr Janet, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Da sprach der alte Häuptling Herr Janet, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Börse geht, er nach Haus und der Greif. Seine Frau nimmt den Keck, Kriegsbeil und lass sie weg. Ja, ja, ja. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Häuptling schrie, ziemlich laut, fuhr fast aus, rote Haut. Seine Frau nahm sich Pfeil, stach ihn ins Hinterteil. Ja, ja, ja. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Eisenbahn, spuckte Dampf, Häuptling kam, wollte Kampf. Weißer Mann sprach, geh her, du bist gleich Kondukteur. Ja, ja, ja. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Huh. Ja, da sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Sugar is fine. Good night. So

agora na tua antena web. Jij bent het meisje waar ik zo